Merkels Aufstieg und die damit verbundene Machtfülle in Frauenhand konnten etliche ihrer männlichen Parteikollegen nicht ertragen. Als Merkel im Jahr 2004 Horst Köhler als Bundespräsidenten durchsetzte, sagte Wolfgang Schäuble, der das Amt ebenfalls bekleiden wollte, es ist schon verletzend, von Merkel abhängig zu sein. Um gleich hinzuzufügen, aber nicht sehr. Ihr ehemaliger Konkurrent um den Fraktionsvorsitz Friedrich Merz nannte sie im Jahr 2009 nur abfällig die Dame aus Ostdeutschland. Eine noch extremere Reaktion auf den Wertewandel äußert sich in den Online-Medien, in oft sexualisierten Hasskommentaren gegenüber Politikerinnen, Journalistinnen und anderen Frauen in der Öffentlichkeit. Eine Studie der englischen Zeitung The Guardian aus dem Jahr 2016 zeigte, dass sich unter den 10 am häufigsten mit Hasskommentaren behelligten Journalisten 8 Frauen befanden. Die 1,4 Millionen vom Guardian geblockten Hasskommentare betrafen neben politisch umstrittenen Nachrichten zur Migration oder zum Nahostkonflikt besonders Themen, die progressive Autoren bewegt, wie Feminismus, Gender oder Vergewaltigung. Ein Teil der Hasskommentare stammt vermutlich von sogenannten Trollen, die eher unspezifisch Unfrieden in sozialen Netzen stiften, weil sie die Macht genießen, andere aus der Anonymität heraus zur Weißglut zu treiben. Mehrere Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass es sich auch bei Trollen zu mindestens 2/3 um Männer handelt, die oft eine überdurchschnittliche soziale Intelligenz, dafür aber sadistische oder psychopathische Neigungen aufweisen. Was erklärt, warum sie ihre Opfer oft ins Mark treffen. Vermutlich geht der Impuls zum Trolling auf eine doppelte Kränkung zurück. Die Männer empfinden es zum einen als Verlust ihrer Autorität, dass sie niemand beachtet und sie sich gleichzeitig von Frauen etwas sagen lassen müssen. Besonders hat das die Sportjournalistin Claudia Neumann zu spüren bekommen, als sie Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland für das ZDF kommentierte. Die Frauen sind zum anderen in der Öffentlichkeit für die gekränkten Männer oft sexuell unerreichbar und fügen sich, wenn sie auch noch Feministinnen sind, nicht in ihre natürliche Rolle. Aus Sicht der gekränkten Männer verletzen sie damit das Prinzip Reinheit. In den Kommentaren der Trolle vermischen sich zugleich sexuelles Interesse und Verachtung zu sexualisierten Hasskommentaren.